Hallo, hier aus dem Schnittraum. Ich habe gerade den Podcast fertig geschnitten, und möchte mich jetzt nochmal vorneweg ein bisschen entschuldigen dafür, dass so lange keine Videos kamen. Wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, mein Rechner ist kaputt gegangen. Dann hatte ich halt keine Möglichkeit aufzunehmen dadurch. Dann hatte ich keine Lust und dann hatte ich keine Zeit wegen Prüfungen. Das ist jetzt aber alles anders. Es wird in den nächsten Wochen hoffentlich mehrere Videos geben. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an dem schon etwas länger zurückliegenden Podcast. Ja, haut rein. Hallihallo und herzlich willkommen wieder beim Quasselstrip Podcast. Es sind immer noch dieselben Leute da. Zum einen Great Teacher. Hi. Warte, ich bin nicht mal als erstes. Nein, diesmal bist du. Jetzt sage ich gar nicht. Columbo. Hallo. Der Max. Hi. Und Georg. Hallöchen. Und das war's dann. Ja, das war's. Sonst ist niemand da. Nur die vier. Man muss aber erwähnen, wir haben hier so einen Geist, der ab und zu irgendwas dazwischen redet und der klingt wie Megaknogger. Ja, das ist so. Der sitzt in diesem Channel fest und redet hier Und er rum. leckt. Wie bei Pokémon, dieses eine Vieh. Und er leckt Ich dann immer so. verfolge die Plebs, Ja. die mich in den Wahnsinn getrieben haben und damit getötet. Genau. So einfach geht es, dich umzubringen? Das ist ja praktisch. Ihr Gut. habt nichts gesagt, ihr habt nichts gesagt. Gut. Diesmal haben wir ein Thema und das lautet Inhalt und Präsentation. Und damit wir nicht wie beim letzten Mal, wo wir ein Thema hatten, die Diskussion über die Definition der Begriffe ans Ende schieben, sondern das gleich von vorne weg abhaken. Einmal rein rum, wie grenzt ihr denn diese Begriffe ab, Inhalt und Präsentation? Was, ab wann beginnt für euch das eine und ab wann beginnt für euch das andere? Lass mal den Geist anfangen. Der Geist. Also Inhalt ist ja im Grunde das, was nicht, was in der Präsentation dahinter steckt. Also, naja, aber Inhalt, das Ding bei Inhalt ist, wenn man einen guten Anime hat, dann ist Inhalt das, was nicht, was indirekt präsentiert wird. Und wenn man einen schlechten Anime hat, dann ist Inhalt das, was quasi ist Inhalt. Das, was direkt präsentiert wird, wo man, also zum Beispiel, wenn man jetzt, worüber wir beim letzten Mal geredet haben, Psycho-Pass nimmt, wo der Typ dann irgendwie erzählt, ja, das ist ja ein schreckliches System wie in 1984. Und das ist quasi eine Art, die zu trennen. In guten Anime ist es halt so getrennt, dass der Inhalt indirekt in der Präsentation steckt. Ja, genau. Bin verwirrt, ich habe immer noch nicht verstanden, was bei dir jetzt irgendwie der Inhalt ist. Die Intention des Autors, meint er, sozusagen. Ja, also ja, es kommt halt darauf an. Manchmal ist der Inhalt das, was gesagt wird, und manchmal ist der Inhalt das, was dahinter steckt. Okay, also ich mache es mal einfach, um es auch einfach zu halten, trenne ich da lieber klare Regeln. Präsentation ist für mich, wie kommt es rüber? Also im Endeffekt, wie ist das? Wie sieht das Ganze aus? Wie sind die gekleidet? Wie sieht es um die herum aus? Wo sind die? Das ist für mich die Präsentation zu einem. Nee, eigentlich nicht. Also nur genau, das ist so quasi so das Set-Piece. Das ist die Präsentation und das Directing. Und Inhalt ist für mich ehrlicherweise rein einfach nur, was sagen die? Und Ah, dann guckst du ja schlechte Anime. nee, ich finde einfach, man muss, weil natürlich kann ich auch sagen, der Inhalt ist alles, es ist die Intention des Autors und damit fließt die Präsentation aber natürlich mit ein, wenn der Autor auch noch irgendwie anders mitwirkt, weil er oder beziehungsweise noch Einfluss aufs Directing nimmt, weil er da ja dann auch seine Intention in die Präsentation mit einfließt. Ich sage nicht, dass die Präsentation komplett ohne irgendwelchen Gedanken gemacht wird, sondern ich finde, es ist leichter, wenn du darüber redest, wie wird etwas dargestellt, wenn du eine klare Linie hast. Und ich sage halt, Inhalt ist für mich rein, in Anführungszeichen, das Skript sozusagen, ohne großartige Set-Pieces, wie es muss an dem Tag regnen, sondern einfach nur, was reden die und eventuell noch, wie reden die. Also damit man weiß, quasi aus dem Dialog, aus den Emotionen, wie stehen die zu ihrer Aussage. Das ist für mich der Inhalt. Endeffekt. Also wenn du jetzt ein Anime hättest, wo nicht gar nicht geredet werden würde, zum Beispiel nehmen wir, wie heißt es, House of Small Cubes, dann sagst du, das hat gar keinen Inhalt. Na, aber es wird ja trotzdem eine Story erzählt. Also mir geht es schon auch darum, also. Siehst du, es wird ja durch die Präsentation die Story erzählt. Das heißt, Präsentation und Inhalt sind da sehr nah aneinander. Ja, sie sind nah, aber sobald du eine Story erzählst, hast du ja im Endeffekt einen Inhalt. Und die Story ist für mich nicht Teil der Präsentation, sondern die Präsentation präsentiert die Story. Und ein Das ist ja nicht Anime hat. dasselbe, wie was du vorher gesagt hast, mit das, was sie sagen. Ich kenne ehrlicherweise keinen einzigen Anime, wo überhaupt nichts geredet wird und House of trotzdem. Small Cubes wird gar nichts geredet. Da sagt mir jetzt Dieser ehrlicherweise Anime da, der heißt nochmal Furiko. Ja, das ist so ähnlich wie House of Small Cubes, da wird auch nicht geredet. Mana ist auch noch gut und In da wird auch nicht Angel's Egg wird geredet. auch nicht viel geredet. Aber du hast also. Ja. Ja, du hast nicht. Wenn niemand redet, dann hast du nicht viel Inhalt in dem Anime. Du wirst Ach, nicht viel Inhalt drin haben. beim Techno Heist war Du sehr viel kannst jetzt Inhalt sagen, ja am oder nein, ob dir das Anfang. passt, aber es geht hier um die Definition und nicht, ob der Anime viel Inhalt ist. Es ist auch nicht automatisch schlecht, Aber wenn es hat doch wenig Inhalt Inhalt. da ist. Wenn du das Psycho-Pass, nicht Psycho-Pass, habe ich Psycho-Pass gesagt, Techno-Lies. Tut mir leid an alle Techno-Lies-Fans, dass ich sie Shame on you. beleidigt habe. Wenn man sich bei Techno-Lies die ersten Folgen anguckt, da wird so gut wie gar nicht geredet, aber trotzdem ist da sehr viel Inhalt. Es passieren Und. trotzdem Dinge, auch wenn nicht geredet wird. Das ist Ja. das Problem jetzt, was ich gerade. Also ich meine, wenn nur was geredet wird, der Inhalt wäre, dann ist ja der Storyverlauf an sich, wo gehen sie hin, ja kein Inhalt mehr, sondern Präsentation. Nach deiner Also Definition, Georg. wenn das, was passiert, nur geredet wäre, dann wäre es ja einfach ein klassisches Drama. Also, da trifft vielleicht Legend of the Galactic Heroes halbwegs zu, aber auf die meisten anderen Anime, die sind ja, das ist ja mehr vermischt. Sonst bräuchte es ja nur die Untertitel anzugucken und nicht den Anime. Ja, doch. Glaubt ihr nehmt noch ein bisschen mit rein, dass der Inhalt irgendwie, wie soll ich sagen, dass das so, dass der gut sein muss oder dass der wichtig sein muss. Das ist, ich finde, du kannst das so und so sehen. Ich finde es aber zum Diskutieren, wie gut oder wie schlecht etwas ist, finde ich es leichter, wenn du es direkt abgrenzt und dann tatsächlich auch gewisse Sachen rausnimmst. Ja, nee, das Ding ist jetzt, dass wenn du sagst, nur was geredet wird, wäre der Inhalt, dann ist ja eine Story, also im Sinne von, ein Charakter bewegt sich von A nach B, jetzt egal, ob das gut oder schlecht ist, keine Story mehr, sondern Präsentation. Und das finde ich ein bisschen, weil dann ist ja nur Dialoginhalt oder dann wäre nur Dialoginhalt. Und das ist meiner Meinung nach zu wenig. Also ich kann mal kurz erklären, wie ich das so abgrenze. Für mich funktioniert es im Prinzip so, dass du jedes fiktionales Werk baut eine Welt auf, die kann auf der realen Welt beruhen oder die kann vollkommen davon abweichen. Aber im Prinzip existiert da quasi eine Welt oder die Idee einer Welt. Und die Präsentation bestimmt halt, was du von dieser Welt siehst und wie viel und auf welche Weisen du das siehst. Und da spielt halt mit rein, ob du zum Beispiel, wenn du einen Keine Ahnung, wenn du einen Gegenstand hast, der später in der Story wichtig wird und du möchtest das foreshadowen, also du möchtest schon andeuten, dass der wichtig wird, dann kannst du das präsentationstechnisch einmal so machen, dass die Charaktere drüber reden, was der Gegenstand ist und so weiter und damit den Fokus des Zuschauers auf den Gegenstand lenken. Oder du kannst den Gegenstand einfach nur zeigen, indem du den halt in einem Close-up oder so nochmal genauer Ja, abbildest. aber Und der Gegenstand ist ja trotzdem Inhalt. Also ist ja im Grunde so, dass der Inhalt steckt ja trotzdem dahinter. Die Präsentation ist ja nur, wie man den Inhalt genau, darstellt. das mein ich ja. Der Sinn hinter der Szene oder hinter den beiden Szenen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wäre ja in beiden Fällen, dieser Gegenstand ist später wichtig. Das wird halt nur auf andere Weisen vermittelt. Das ist ja, was ich meine. Die grundsätzliche Auswirkung davon bleibt ja die gleiche. Das ist die Art, wie ich es abgrenze. Ja, kommt es auch gerade rüber, falsch rüber, was ich meine. Oder vielleicht habe ich es auch selbst gerade. Also im Endeffekt, man kann auch sagen, im Endeffekt, alles, was nicht Präsentation ist, ist Inhalt und Präsentation ist für mich einfach nur dieses, wie zeige ich es. Also, ja, ihr habt schon recht, natürlich, wenn ich einen Gegenstand zeigen will, wenn ich irgendwas vorstellen will, wie du sagst, dann gehört der natürlich zum Inhalt dazu. Dann ist halt, sage ich mal, Präsentation ist quasi alles, was nicht Inhalt ist, und Presse und Präsentation oder beziehungsweise alles, was nicht Präsentation ist, halt, und Präsentation ist nur das Drumherum, das Zeigen, wie sieht's aus und Great Teacher. Okay. Und ja, so im Endeffekt, dann sage ich so, dann klingt es vielleicht ein bisschen besser, dann können wir uns da, glaube ich, eher drauf einigen. Ist ja auch, glaube ich, mehr jetzt so das, was auch Lassik gerade gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so in die Richtung. Also ja, ich gebe euch da schon recht, das war ein bisschen zu engstirnig. Ich habe tatsächlich einfach nicht an dieses reine A nach B gehen. Ich habe es einfach mehr so ein Buch im Kopf gehabt und halt alles, was ich lese, ist fast alles eigentlich Inhalt und Präsentation ist das, wenn er mir erzählt, dass die Säule 2 Meter hoch ist und schön rund und schön Was? Das eckig ist dann ist und halt nicht Präsentation? dazu Also im Buch würde beiträgt. ich sagen, ist die Präsentation eher wie es geschrieben ist, der Schreibstil. Also ob du eine Metapher benutzt oder was auch immer. Ja, Metaphern finde ich eine Krankheit, aber na ja. Was? Du kannst doch nicht. Also mit. Es gibt ja verschiedene Arten von Metaphern. Es gibt auch niemanden, der keine Metaphern benutzt. Gibt verschiedene Arten von Metaphern. Es gibt Ja. Metaphern. Wo baust du jetzt verschiedene Arten von Metaphern rein? Nein, Was ist denn? Erklär ich doch meine, mal, für es was gibt du doch niemanden, stehst. der keine Metaphern benutzt. Selbst wenn du sagst, das hat mir das Herz gebrochen, dann ist das eine Metapher. Das heißt, Ja. also du kannst ja nicht sagen, Metaphern sind scheiße einfach, so allgemein. Es gibt vielleicht schlechte Metaphern, aber Oder prätentiöse Metaphern. prätentiös ist so ein dummes Wort. Sag, wenn, Das dann ist anmaßend. sein Lieblingswort einfach. Sag einfach Wieso? anmaßend. Damit wirkt er aber klüger, wenn er Ich könnte auch prätentiös pretentious sagt. sagen, aber ich möchte keine Anglizismen benutzen. Sag anmaßend. Anmaßend ist die bessere Hä? Übersetzung. Nein. Er möchte einfach nur klug wirken. Das hat nichts damit zu Ja, tun, gut. dass es besser ist. Es ist nur, dass es besser Ich möchte klingt. prätentiös wirken. Aha, ja, super. Weißt doch, wie es ist. Kleinen Ja. Kindern und geistig Verwirrten soll man ihren Willen lassen. Was sagen denn Das die anderen hast ja auch dazu? alle Metaphern. Wie du schon bereits gesagt hast, Metaphern ist gut und es gibt schlechte, aber keiner benutzt keine Metaphern, das geht. Es ging jetzt erstmal auch um Definitionen. Um Inhalt, lassen wir mal die Metaphern außen Genau. vor, sonst kommen wir vom Wir Platz des außerdem haben wir Tausendsten schon und da einen wollen wir ja auch Podcast nicht gehabt hin. zum Thema Metaphern. Ja, Zu der war Metaphern? Ja? großartig. War bestimmt scheiße. Oh ja. Ja. Er hat dir mit Sicherheit das Herz gebrochen. Ja. War ich dabei? Nein, natürlich nicht. Nein. Also war er scheiße. Ja, aber da war Igeljäger dabei und er war betrunken. Boah ja, das war großartig. War bestimmt auch eine Metapher für irgendwas. Ja, jedenfalls, zurück zum Thema. Wir waren bei Inhalt und Präsentation. Die andere, Columbo und Great Teacher und auch Max, ihr habt noch nicht so ganz gesagt, wie ihr die Begriffe abgrenzt. Also ich sehe das auch so, dass das Gezeigte die Präsentation ist und die Intention oder die Message dahinter ist halt der Inhalt. Wie Gnorke gesagt hat, bei guten Animes, schlechten Animes. Ja, also ich finde das Thema, ja, es ist nicht ganz einfach. Also Präsentation ist für mich also grundsätzlich das Visuelle eines Animes. Dadurch zeichnet sich das Medium ja auch eigentlich aus. Also, aber der Inhalt, der wird ja durch das Visuelle präsentiert. Eben. Und Inhalt ist für mich ja grundsätzlich das, was die Welt, die Geschichte und die Charaktere eben, was alles gesagt wird, umfasst. Ja. Ja, Es spielt also. natürlich auch, die Art der Präsentation eine Rolle, aber es ist halt auch wichtig, dass, also die Tatsache, dass die Präsentation den Inhalt präsentiert, da deswegen sind viele Bilder, die man auch sieht, tatsächlich Inhalt. Ich wollte sagen, dass beides miteinander verknüpft ist, halt gerade im Medium Anime. Das ist, Moment, ich mag das gerade im Medium Anime. Es ist sehr deutlich zu erkennen und für mich ist halt die Präsentation, wie es halt rübergebracht wird mit der Musik, mit den Animationen und so weiter und so fort. Und Inhalt ist für mich prinzipiell einfach die Story, Charaktere und so weiter. Und ich ziehe halt den Inhalt vor, statt die Präsentation. Naja, aber es hängt ja so zusammen, dass, also der Inhalt an sich ist ja auch von der Präsentation abhängig, weil wenn man so macht wie Ja, habe ich auch. Psycho-Pass und den Inhalt so präsentiert, dann bringt einem der Inhalt ja auch nichts. Ja, ich habe ja auch Was gesagt, meinst dass. du? Ich weiß nicht. Ja, wenn du die Thematik anstatt sie irgendwie auf eine clevere Art und Weise darzustellen, einfach quasi wie so ein Aufsatz vor die Charaktere vorlesen lässt, so wie es in Psycho Pass war. So wie in 1984 von George Orwell formuliert, ist richtig schlimm, wenn alle Leute überwacht werden, weil dann sind sie voll unfrei. Also, da bringt es einem, da ist die Thematik ja, worum es geht, ja egal. Es ist einfach scheiße dargestellt. Ja, gut, es ist aber halt auch, also da finde ich, muss es wieder differenzieren. Es ist ja auch halt Dialog und soll halt natürlich auch für den, der das jetzt nicht kennt, ein bisschen erklärend sein. Also, Ja, was? Na gut, du Anime-Fans kannst halt auch halt. nicht voraussetzen, dass jeder, also ich zum Beispiel, ich kenne mir, wenn die jetzt einfach nur irgendwas gesagt hätten, so alle sind unfrei und damit irgendwie groß auf George Orwell, ich wüsste es nicht, weil ich Ich es wurde ja schlichtweg auch nicht nicht groß auf kenne. George. Nein. Es geht hier nur darum, dass du weißt, worauf ich raus will. Es geht hier jetzt nicht, ob es richtig stimmt oder wie es denn dann jetzt eigentlich war. Dann, also, Aber find, ich man muss bin. schon bedenken, dass gerade das ist, da gibt es einen Dialog. Dialoge sind immer, finde ich, in einem gewissen Grad langweilig. Und wer jetzt mit Bakemonogatari Ach, kommt, dem hau nee, ich eine das rein. stimmt nicht. Also in Legend of the Galactic Heroes oder solchen Sachen, Dialoge sind, ja, wenn die Dialoge gut sind, dann sind die auch nicht langweilig. Ja, ich glaube, da kommt es wirklich eher auf die Präsentation an, in dem Ein Fall von Dialog. Ich Dialog meine, muss präsentiert werden. Ein Dialog an sich ist langweilig, weil es sind nur zwei Leute, nein, die reden. das stimmt ja Und das, nicht. oder mehr. Weißt du, es gibt ein ganzes Literaturgenre, was nur darauf aufbaut, dass zwei Leute miteinander reden oder mehrere Leute. Das ist das Drama. Ich habe Und da brauchst du auch keine gehört, Präsentation, damit es spannend wird, sondern einfach nur die Leute reden miteinander. also ich habe gehört, also das ist jetzt zwar kein Anime, sondern ja, Live-In, und zwar Inglourious Basterds. Da soll die ganze Spannung darauf aufbauen, dass Figuren miteinander reden. Ja, das trifft es relativ gut. Aber auch da Ja, ist da nicht der meint. Dialog alleine entscheidend, sondern der Art, Da macht wie die der Dialog Präsentation. geführt wird, ist entscheidend. Ja, stimmt. Also das, worauf du hier oder worauf man hier wahrscheinlich anspielt, wird die ganz markante Hans Lander SS-Szene im Haus des Franzosen sein, wenn sie Milch trinken. Und hier, finde ich, macht zum Beispiel die Präsentation sehr, sehr viel aus. Ich finde nicht, dass. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Hier finde ich den Dialog, der reine Dialog, der ist okay, aber der reine Dialog erzeugt bei mir keine Spannung. Ich kriege auch keine Spannung, wenn ich Ja Hamlet gut, aber lese. ein Dialog, der kann ja auch interessant sein. Zum Beispiel, dass, wie Megaknogger schon sagte, sich dahinter, was gesagt wird, noch was anderes befindet. Ja, das ist halt, aber gerade den Anime ist es halt meistens einfach nur pretentious. Ja, weil du schlechte Anime guckst. Weil du sie nicht gut findest, da kannst du jetzt sagen, weil schlechte Wenn du Anime sagst, es sind. ist pretentious, es ist die Anime, die du guckst, dann sagst du doch damit, dass du schlechte Anime guckst. Sag dir nicht, dass die. Ach, egal. Ach, egal. Weil das ist das Ach, egal, wo man dann sagst, was du eigentlich nichts zu sagen hast. Wie letztes Mal bei mir, nicht wahr? Ach, egal. Ach, egal. Ach, egal, Gerade ja. was Dialog angeht, muss ich halt auch sagen, kleiner Dialog, Textdialog muss halt rübergebracht werden und da ist halt gerade in Anime wichtig. Also zum Beispiel bei Mononoke. Mononoke-Dialoge wären nicht so interessant, wenn du zum Beispiel nicht die Pausen dazwischen hättest, manchmal, wo wirklich so ganz genau auf Timing geachtet wird, wann wird die Frage gestellt und wann kommt die Antwort, nach wie vielen Sekunden. Und das ist halt wichtig, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Du kannst nicht sagen, dass ein Dialog für sich spannend ist. Er kann durchaus interessant Doch, sein, er kann letztens, interessant sein oder so, ja, ist aber spannend. Interessant ist spannend. na, interessant ist nicht spannend. Interessant ist interessant, sonst wäre es das gleiche Wort. Das sind Unterschiede. Du kannst nicht Okay. sagen, dass interessant spannend ist. Das Aber ist die einfach. Spannung, es kann auch Spannung erzeugt werden, nur durch Dialoge. Nein, durch die Darstellung. Nicht Ein nur durch die Dialog kann Darstellung. also Selbst wenn spannend du sein. dir ein Drama durchliest, kann das doch spannend sein. Aber auch Dramadialoge sind in einer gewissen Art und Weise präsentiert. Aber auch, genau, auch ein Drama sagt dir, Ja. wie sagt der Typ das, in welcher Situation befindet, was macht der Charakter? Dir wird immer noch mitbeschrieben, so, er lehnte sich entspannt zurück, so. Das ist nicht Dialog, das ist Präsentation. Das ist kein Dialog für mich. Und deswegen ist ein Dialog selbst nicht spannend. Es geht darum, wie präsentiere ich und wie gestalte ich den Dialog. So eben mit der Pause, mit den Charakterbewegungen, mit der Betonung der einzelnen Wörter. Das fällt alles rein. Das ist aber nicht der Dialog. Das ist für mich ganz klar nur Die Ja. Präsentation. Aber guck mal, ein Interview, da hast du ja, das ist ja auch sozusagen Dialog. Und das ist ja auch nicht spannend, sondern nur interessant. Und da Richtig. wird ja auch nichts präsentiert, so wirklich, oder nichts inszeniert. Einfach nur Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ja, auch nicht spannend. Aber es kann trotzdem interessant sein und denkst, ah, Eben. dass die Zeit war sinnvoll investiert. Aber Spannung wird dadurch in der Regel nicht aufgebaut. Das ist der Punkt, auf den wir raus wollten. Aber da haben wir ja schon gut angesprochen, was Beeinflussung von Inhalt und Präsentation angeht. Also inwiefern, also was denkt ihr, wie stark das in der Regel ist und in welchen Fällen das besonders auftritt? Einen guten Anime. Das ist deine einzige Antwort jetzt immer in guten Anime. Natürlich. Ich Du weiß nicht, kannst ob ihr. aber nicht nur gut und vor allen Dingen heißt gut ja bei dir einfach auch nur, was dir gefällt und nicht. Das Na, muss es dadurch heißt, nicht gut jedem heißt nicht gefallen. dasselbe, was mir gefällt. Mir gefällt auch Sakura Trek und trotzdem sage ich nicht, dass es das ein guter Anime ist. Ja, trotzdem müssten wir wissen, was jetzt für dich ein guter Anime ist, um das Guter, nachvollziehen habe ich zu doch, ich können. habe es beim letzten Mal sogar erklärt. Ein guter Anime hat eine gute Thematik und oder am besten beides gute Charaktere, die auf eine gute Weise dargestellt werden. Aber trotzdem könnte die Präsentation scheiße sein. Nein, die Präsentation ist die Sache, wie es dargestellt wird. Und wie legst du das jetzt fest, ob das gut präsentiert ist? Ja, es gibt, das ist ja, du kannst ja nicht einfach sagen, genau auf diese Weise muss es präsentiert werden, damit es gut ist. Sonst wärst du so Aristoteles, also sonst hättest du quasi so Richtlinien, wie es das vielleicht früher mal gab bei Literatur. Aber ja, zum Beispiel sowas wie Tatami Galaxy ist ja einzigartig. Wenn du einfach irgendwelche Regeln festlegen würdest, dann wäre Tatami Galaxy da nicht drin, weil Tatami Galaxy halt die Sachen auf eine neue Art präsentiert, die es davor nicht gab. Also du kannst nicht einfach objektiv nach Gralex festlegen, was gut ist und was schlecht ist. Ja, also ich finde auch Das gerade kannst, das. doch, was Schlechtes kannst du festlegen, aber Genau, nicht was das ist Gutes. der Punkt. Du kannst schon festlegen, also ich finde schon, also du kannst nicht festlegen, nur was so und so ist, ist gut, da gebe ich dir recht, aber du kannst festlegen, Ja, das was so stimmt. und so Da ist, ist schlecht. Also du habe ich zu kannst schnell schlecht auf gesprochen. jeden Fall gut definieren, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, schlecht ist alles, was du guckst oder so. Ja, Nachdem ich auch Sakura Trick gucke, Ja, Sakura Trick ist doch schlecht, aber ich mag's, das ist ein Unterschied. ich finde gerade, ich finde, wenn ich etwas mag, dann kann es so schlecht gar nicht sein. Also so, weil dann Also. erfüllt, doch, weil dann erfüllt der Anime seinen Zweck, er unterhält mich. Für mich ist es noch ein Ja. bisschen immer so der Was Zweck heißt, von dem Ganzen. wenn diese Zweckbetrachtung ist. Ja, die ist immer so ein bisschen schwierig, weil was ist der Zweck vom Anime? Der Zweck vom Anime ist einfach, dass es Ja. sich viel verkauft. Also Aber. Anime als Handwerk besteht ja nicht nur aus Unterhaltung. Unabhängig davon, dass Unterhaltung ja von dir ausgeht und nicht vom Anime. Du Ja, findest ja was genau. unterhalten. Du kannst ja was unterhalten finden, auch wenn es, also gerade weil es schlecht gemacht ist, sind ja Trash-Anime zum Beispiel, ist ja, sind ja das beste Beispiel. Sowas wie Bastard oder High School of the Dead habe ich unfassbar lustig gefunden, weil es schlecht gemacht worden ist. Aber deswegen ist ja der Anime an sich ja nicht gut. Eine weiße Wand ist ja auch nicht gut, nur weil man sie Beispiel spannend ist jetzt echt findet. schwach. Sagen eine weiße. Man nimmt Er sagt, Justin eine Bieber, der weiße Wand verkauft ist sich ja gut. auch nicht schlecht, ist ja auch nicht gut, nur weil du sie spannend findest. Ja, wenn ich sage, ich mag weiße Wände, ich bin großer Fan von weißen Wänden, dann heißt es ja nicht, dass weiße Wände deswegen künstlerisch irgendwas deswegen erreicht haben. Find's immer gefährlich, wenn du das Wort Kunst mit reinbringst, weil Kunst einfach so subjektiv ist, dass es einfach keine gute und schlechte Kunst gibt. Es gibt nur Kunst. Und alles, was gut und schlecht ist, Herz. ist subjektiv, komplett. Da ist einfach. Kannst. Naja, also. Na, du kannst darüber. Das ist. Da Das ist ja gibt's immer dieser dieses tolle Bild, Postmodernismus. da gibt's immer dieses tolle. Gibt's so ein tolles GIF, wo der eine Typ durch so eine Galerie geht und sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und man sieht die ganze Zeit irgendwelche total cool dargestellten Bilder und dann steht er vor dem Feuerlöscher und sagt, boah, das ist super geil. Wer hat das nur gemacht? Die Verkäuferin oder die vom Museum, die angestellt hat, einfach nur, das ist eigentlich nur ein Feuerlöscher, das ist kein Kunstwerk. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das. Das ist, Naja, da sind wir also, in einem Bereich, wo du nicht einfach sagen das ist kannst, aber, rechts. wenn du es so sehen willst, dann brauchst du eigentlich über Anime auch gar nicht reden, weil wenn du sagst, alles ist subjektiv und es gibt keine Maßstäbe, dann wäre es ja auch nicht, dann können wir auch gar nicht darüber reden, weil dann würden wir alle sagen, was anderes ist gut. Aber es gibt ja bestimmte Prämissen, von denen unterschiedliche Leute Anime betrachten und sobald die Prämissen ähnlich sind, kann man auch darüber diskutieren und dann gibt es schon Maßstäbe, nachdem man die Qualität bewerten kann. Ja, wenn sie ähnlich sind, aber wenn du jetzt einfach nur gut und schlecht sagst, dann hast du nicht, dann kannst du nicht dieser Prämisse. Das ist, ich finde es zum Beispiel noch jemand, ich finde es schwierig, dass ich Animes genreübergreifend vergleiche. Also ich würde mich schwer tun, zum Beispiel eine Comedy mit einem Psychopath zu Ja, gut, vergleichen, weil es prinzipiell einen Comedy ist ein. unterschiedlichen Aspekt hat. Also es soll was, in Anführungszeichen, was anderes bewirken. Ja, bei Comedy, da muss, da stimme ich dir zu. Das ist, weil Comedy ist ein bisschen getrennt von allen anderen. Weil alle anderen Arten von Anime haben als hauptsächliches Ziel, eine Story zu erzählen und so. Aber Comedy hat dann nur das Ziel, quasi Comedy zu sein und zu unterhalten. Während es bei anderen Anime halt an, die meisten Anime haben halt. Ja, Charaktere und Story, die sind da der Hauptpunkt. Deswegen ist Comedy halt was anderes. Aber andere Genres, wenn ich irgendwie Mystery vergleiche mit, was weiß ich, mit Sci-Fi, ja, kann man auch vergleichen. Hat er Finde ich dieselben. schwierig, weil Basiert auch weil auf es einen ganz Story und anderen basiert auf Fokus hat. Charakteren. Weil Auf was denn für? die Ist ja nur Art die lebt doch. Prämisse, die anders ist. Ja, aber du sagst, wir gehen von gleicher Prämisse aus. Jetzt bist du genau da. Du hast gerade gesagt, du hast dieselbe Prämisse und jetzt sagst du, sie haben eine andere Prämisse. Also, Nein, dann nein, kann nein, ich nein, sie nein, eben ich nicht meine, vergleichen. eben meinte ich mit Prämisse was anderes. Mit Prämisse meinte ich eben die intellektuelle Prämisse. Aha. Das Ding ist halt, du Ah, kannst ja. halt aber ein Werk nicht immer nur in ein Genre stecken. Du kannst einen Sci-Fi-Film mit Comedy-Aspekt machen und dann kannst du das ja nicht mehr so klar trennen. Deswegen ist das in dem Bezug schwierig. Ich finde schon, dass man Filme trotzdem vergleichen kann, weil wenn, oder Serien, Anime, was auch immer, weil sie legen ja von sich aus irgendeinen Fokus fest. Wenn ein Sci-Fi-Film zum Beispiel auch lustig sein will oder auch einen Aspekt mit Comedy drin hat, dann kannst du ja den Comedy-Aspekt ja trotzdem mit bewerten, egal ob das jetzt in einer anderen Serie mit dabei ist. Und dann kannst du danach gehen, ob der Anime sich selber seinen Aspekt, den er, seinen Fokus, den er legt, gut ausfüllt. Und darum geht es ja dann letztendlich, ob er in dem, was er macht oder in dem, was er machen will, gut ist. Und das jetzt nicht, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn ein Anime eine schlechte Story erzählen will, dann ist es ein bisschen kritisch zu sagen, dann wäre das halt ein bisschen blöd zu sagen, weil, ja gut, dann ist man wieder bei Naja, dem Punkt, also alles ist subjektiv und bei ja, also. Inferno Cop funktioniert es, aber das Ding ist, die meisten Anime, die nehmen sich ja ernst. Und wenn sie sich ernst nehmen, dann muss man sie auch nach den Ansprüchen, die sie sich selbst setzen, bewerten. Aber ich finde, das war gerade ein ganz guter Punkt. Ich finde, das, was der Anime, wo er seinen Fokus drauf setzt, und genau hier finde ich, ist der Knackpunkt. Es ist wichtig, worauf setzt der Anime seinen Fokus. Und wenn ich kann, finde ich nicht gut. Ich kann in einem gewissen Grad mit Sicherheit, aber ich kann nicht wirklich effektiv oder gut in meinen Augen, Animes vergleichen, die sich einen unterschiedlichen Fokus setzen. Was ist hier Ja, nochmal aber ein Beispiel? Was ein man richtiges kann, Beispiel also, dafür? ich werde erstmal sagen, also angenommen, wir haben jetzt hier mal eine Sci-Fi und eine Mystery-Story. Wenn dann die Sci-Fi-Story seinen Fokus gut erfüllt, aber die Mystery-Story nicht, dann kann man sagen, dann kann man schon sagen, dass der Sci-Fi-Film besser ist. Weil er halt das, was er machen will, besser ausfüllt. In dem Sinne. Und da würde ich dir auch Ja. zustimmen. Aber eigentlich, oder Ja, mach. gib doch mal, also Georg, gib doch mal ein Beispiel für Anime, die man nicht vergleichen kann, abgesehen von Comedy. Ich Wobei finde zum Comedy. Beispiel, kann ich dir sofort geben, ich finde zum Beispiel, es ist nicht so einfach zu vergleichen, egal wie ihr über beide Anime denkt, selbst wenn beide schlecht sind für euch. Ich finde zum Beispiel, man kann Sword Art Online und Log Horizon nicht so gut vergleichen, weil sie Na einfach klar, einen kann man nicht anderen Fokus vergleichen. haben. Ich finde Man nicht, kann. weil Der sie ganz Fokus ist ja anderen auch das. Fokus haben Man und weil kann sie sie auch auf ganz der Basis anderes des. rüberbringen wollen. Und natürlich kann ich sagen, jetzt kann ich Ja. sie auf der Basis vergleichen, dass es beides MMOs sind, aber Nein, kann. man kann sie auf der Basis vergleichen, dass es beides ja quasi Werke sind, die literarischen Hintergrund haben. Also ich kann vergleichen, wie sind die Charaktere, wie ist die Thematik. Und ich kann zum Beispiel sagen, beide haben schlechte Charaktere und ich kann sagen, beide haben jetzt nicht wirklich eine tiefgründige Story, aber ich kann sagen, Log Horizon hat zumindest ist zumindest schreibtechnisch ein bisschen besser. Ja, dafür ist zum Beispiel in Sword Art Online die Animation besser und die Die Kampfszenen sind viel Animation, besser die und du ist. hast Die da noch mehr. Animation ist aber egal. Nein! Wo Die bist du denn jetzt Animation. auf einmal? Die Animation ist nur wichtig, wenn sie Einfluss auf die Thematik hat. Zum Beispiel bei Shinsekai Yuri. Da hat die schlechte Animation, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, die Yuri und ihr Eusehen besser gemacht Also ich finde mit der bei Thematik. Die hat sie maximal für dich erträglicher gemacht, aber das heißt, Nein, aber nee, die werden nicht erträglicher besser. nicht, erträglicher nicht. Sie hat die Thematik besser dargestellt. Ich hätte besser gute Yuri-Szenen gehabt. Also ich finde ja auch, dass die Animation in Redline einen großen Teil beiträgt. Da spürt man so richtig, mit was für gewaltigen Geschwindigkeiten da gearbeitet wird bei Ja, Redline. das ist halt Rule of Cool. Bei Rule of Cool ist ja. Ja, guck, aber du kannst nicht sagen, da geht das und da geht's nicht. Dann musst du dich schon festlegen, ist jetzt Animation wichtig oder nicht? Du kannst nicht sagen, aber nur bei dem Anime lasse ich das zu und bei Ja, dem lasse ich das warte, nicht mehr zu. Animationen legt auf den Animation sind Fokus drauf. wichtig, wenn quasi der Hauptaspekt des Animes Rule of Cool ist oder sowas. Und wenn es aber um die Story geht, dann sind die Animationen höchstens wichtig, wenn sie entweder ihn verbessern oder wenn sie so schlecht sind, dass sie quasi der Thematik schaden. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie Legend of the Galactic Heroes mit den Animationen von Ace Attorney. Dann würde das der Glaubwürdigkeit sehr schaden. Ja gut, aber du, jetzt hast du noch was richtig gesagt, nämlich in Bezug auf die Story. Aber es geht ja nicht nur in Bezug auf die Story, sondern auch auf dem Anime allgemein. Der Anime allgemein besteht ja nicht nur aus Story, sondern halt eben aus Inhalt und Präsentation. Und da kannst du nicht sagen, die Präsentation ist vollkommen Ja, unwichtig. aber in der Präsentation geht es nicht darum, wie gut die Animationen sind, sondern wie die Animationen dargestellt sind. Also es geht jetzt nicht darum, wie flüssig oder so es ist, sondern wie es halt. Ja, nicht hauptsächlich. Aber das ist trotzdem Es ein ist ein Faktor. wichtiger Aspekt, ehrlicherweise. Naja, also da Du gibt es ja nicht kannst. so große. Also ich habe noch nie bei einem Anime wirklich einen Unterschied gemacht, weil der eine eine flüssigere Animation hatte. Also noch nie beim ernsthaften Anime hat es mich interessiert, ob der jetzt eine flüssigere Animation hat oder nicht. Ja, dich. Das ist jetzt genau mein Punkt. Dich. Ja, Das weil ist es nicht jetzt das wichtig komplett ist, weil Persönliche. es macht Ja, keinen das ist Unterschied für die komplett Story. persönlich. Das ist genauso wie, warum schaue ich gern Transformers? Da ist auch, da ist die Story totale Grütze und sie nimmt sich komplett ernst. Aber es Ja, sieht aber geil Transformers ist doch aus. nicht, also sagst du doch nicht, Transformers ist gut. Geht ja auch nicht darum, ob es gut ist. Es geht darum, ob es einen Einfluss hat. Und doch, ich finde zum Beispiel Transformers gut in der Art, wie es dargestellt wird. Ich finde es nicht gut aus einem storytechnischen Sinn, aus einer Ja, das ist ja die andere Charaktertiefe. Art, das ist eine andere Art von Darstellung. Was ich mit Darstellung meine, ist ja, wie die Story dargestellt wird. Und da ist die Animation nicht so wichtig. Also die Aber es Flüssigkeit halt. gibt aber, Stopp. im Punkt visuellen Aspekt gibt es sehr viel wichtigere Sachen als die Ja, Animation. Also, meine ich ja. ja. Aber deswegen kannst du ja nicht. Dann nimm mal den Zeichenstil, dann hat die Zeichenstil, dann hat. Also es hat dann schon auch mit einem Einfluss. Klar gibt es wichtigere Sachen, aber es ging auch nie darum, ob das das Wichtigste ist. Es geht nur darum, ob es einen Einfluss hat. Und den hat es. Also normalerweise hat es keinen Einfluss. Also mir Also fällt kein zum Beispiel Beispiel. ein, wo es einen Einfluss hat, wirklich, wie flüssig die Animationen sind. Also weil es kein Rule of Cool ist und deswegen ununterhaltsam ist, weil es Also zum Redline Beispiel sind. auch Sword Art Online. Das finde ich ja, ist für mich eine grundsätzlich schlechte Serie. Und da interessiert mich auch nicht, ob die Ja. Animationen wirklich gut sind. Bei Das hat guten auf Anime. meinen, ja. Ja, gerade in Sword Art Online finde ich, ist es extrem wichtig, dass die Animation gut ist, weil der für mich ganz stark von diesen Bosskämpfen auch lebt. Genau, die Epik hinter den Kämpfen würde nicht durchkommen. Also, oder von Sword diesen Art Online. Kämpfen. Wollt ihr wirklich über Sword Art Online reden? Ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also, das sehe ich jetzt echt nicht das Drama. So, oh mein Gott, es ist Sword Art Online. Ja, es gibt Leute, die haben Spaß an dem Anime. Es gibt Leute wie mich, die schauen den gerne. Aktuelles Beispiel: Cabaneri of the Iron Fortress ist auch. Das ist, glaube ich, storytechnisch totaler Scheißtrick. Also, ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, das wird nicht so groß intelligent sein. Aber ich fand die Präsentation, die Animation, die Darstellung, wie es in Folge 2 zum Beispiel war, total geil. Ich habe da mal Spaß beim Zuschauen. Ich habe da Spaß, Ja, wenn aber ich da das zuschaue. macht ja nicht gut. Das macht ja nur für dich gut. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, ob wichtig oder nicht wichtig. Das ist der Punkt. Ja, was ist jetzt mit wichtig oder nicht wichtig? Das ist Der ja Einfluss für einfach Es auf den geht darum, Zuschauer. hat es Einfluss? Hat es Einfluss, wenn ich es angucke? Und in meinen Augen, ja, hat es, ganz klar. Es hat einen klaren und wichtigen Einfluss, wenn ich das sehe. Es ist nicht so, dass das egal wäre. Ich kann es nicht einfach gehen und kann sagen, es ist unabhängig aussieht, was es sonst so wird. Das ist Es in hat meinen Augen. theoretischen Einfluss, aber nennen Ja, wir mal also ein im. praktisches Beispiel von zwei guten Anime oder von einem guten Anime, der besser wäre, wenn er bessere Animationen hätte. Um mal euren Lieblingsanime zu nehmen, einfach mal Neon Genesis Evangelion. Ich glaube, dem hätte eine bessere Animation und nicht so viele Standbilder, in denen 30 Sekunden lang nichts außer einem Zikadengeräusch passiert und danach kurz eine Bahndurchsage kommt, tatsächlich gut getan. Zustimmung. Wer weißt du, vielleicht sagt jetzt irgendeiner. Man kann diese Szene, weil nichts passiert, Nein, hat das kannst du nicht. Da jetzt passiert den und einfach den nichts. Da hat Einfluss. es auch keinen Einfluss und gar nichts. Da passiert einfach nichts. Ein Scheißbild, in dem nichts passiert, wo nichts ist. Es ist so, Doch, ich habe da eine ganz also es markante passiert Szene im vielleicht nichts, Kopf. aber es ist was drauf. Ja, man hat ein Bahngleis von weit weg gesehen, also von etwas weiter weg gesehen, noch nicht mal Menschen. Man hat das Zikadengeräusch gehört. Dann kam nach Ewigkeiten eine Durchsage und dann ist wieder lange nichts passiert. Du kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Die Warte. Durchsage war mit Sicherheit wichtig. Das Die war mit ist. Sicherheit wichtig für Ding, aber die Länge hätte auch wesentlich sein können, weil die Wirkung dadurch nicht Also das ist verbessert nämlich wurde. dasselbe, das ist nämlich das, was ich mit Animation meine. Wenn nichts animiert wird, dann gibt es ja keine Animation. Mit Animation Aber auch meine ich ja keine eher. Animation ist eine Form von Animation. Das Es ist ja gibt eher keine. Regie. Das ist ja eher Regie, ob du sagst, da brauchen wir jetzt Animation oder brauchen wir gar keine Animation, sondern ich meine eher, ob es jetzt flüssige Animationen sind, weil wie genau die Animationen halt Aber das aussehen. ist jetzt Quatsch, dass du das jetzt rausnimmst. Weil natürlich ist es, ob du ein Standbild hast oder ob du das. Du kannst das. Guck mal, das Ding ist, du kannst ein Standbild ja auch animieren oder dann hättest du flüssige Animationen. Du könntest beim Bahnhof, hey, könntest du irgendwelche Papierflieger oder was ist hier so dieses, wie heißt dieses Ding hier, was immer durch die Wüste rollt, diese komischen Ach, diesen Heuhaufen. genau. Hättest du rein animieren können. Das wäre was anderes gewesen. Und das ist Animation und nicht Regie. Du Das kannst war halt. eine Regieentscheidung. Das ist Na, eine das ist keine. Regieentscheidung Also, und keine Animation. nein, das ist in dem Fall einfach falsch, weil bei Neon Genesis war es zum Beispiel einfach nur eine Geldentscheidung. Ja, das ist aber auch eine. Das. Die hatten einfach kein Geld, dass sie da vernünftige Animationen reinbauen, muss man jetzt mal fairerweise sagen. Gab es so Geldprobleme, deswegen passierte da so lange nichts, weil die einfach keine Kohle hatten. Deswegen gab es keine Münder mehr, die man gesehen hat. Das hatte keinen tiefen Grund, das war schlichtweg, die haben keine Kohle mehr gehabt. Genau, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie das Geld gehabt hätten, eine 20 Minuten, ja, 20 Minuten Standbild gemacht hätten, in 20 Sekunden. Ich auch Na nicht. gut. Also, du kannst nicht, das kannst du in dem Fall nicht Aber trennen. es ist schon selten, dass Animation wirklich einen Einfluss hat, würde ich sagen. Ja, es geht ja nicht ob selten häufig, oder häufig, sondern es geht darum, dass sie einen Einfluss hat. Und jetzt mal so ganz von uns jetzt ausgenommen, wenn du überlegst, dass es eine nicht geringe Anzahl von Menschen gibt, die ältere Anime nicht gucken, einfach weil sie weil sie es nicht schön finden, weil sie es nicht gut animiert finden, dann Es ist aber, das ist ja nicht das Ding, die finden es ja nicht, weil es ja nicht gut doch. animiert ist, sondern einfach, weil es ist ja nicht unbedingt schlecht animiert, es hat einfach nur eine andere Auflösung und was auch immer. Nö, die meisten sagen, oh, das ist blöd, Also, das ist schlecht animiert, das gucke ich mir nee. nicht an. Ja, die meisten haben auch Ja, aber keine das ist ja Ahnung. egal, ob sie jetzt Ahnung haben oder nicht. Die meisten alten Anime sehen besser aus als die neuen Anime. Ja, da kannst du jetzt halt groß reden, weil du bist der Großmeister. Aber de facto Ja, ist es, genau. ist ein wichtiger Punkt. Da kannst du jetzt noch so sehr Nein sagen. Den kannst du nicht von der Hand weisen, dass es einfach Na einen gut, Einfluss hat. Animationen haben Richtig gewissen ist. Einfluss, aber meistens ist die Flüssigkeit der Animation hat nicht besonders viel Einfluss auf die Qualität der Animes. Ja, damit kann ich leben. Doch. Gut. Mal stehen lassen eigentlich. Was wir auch teilweise schon angerissen haben, was ist denn eurer Meinung nach wichtiger, Inhalt oder Präsentation oder kommt es auf den Anime an? Der ist nicht getrennt. Also deswegen ist beides wichtig. Weil ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, mit Psycho Pass, wenn du einfach nur den Inhalt vor dich her blabberst, dann ist der Anime auch schlecht. Also es ist wichtig, einmal ein gutes, interessantes Thema zu haben, was vielleicht noch nicht so overused ist. Und das dann halt auf eine gute und vielleicht auch einzigartige Art darzustellen. Aber wichtig an der Präsentation ist auch, um für den Anime gecatcht zu werden. Also in der Regel sieht man ja erst Bilder davon und überzeugen und dann kann auch noch der Inhalt überzeugen. Ja, also ich finde auch, was wollte ich gerade sagen? Genau, also dass beides miteinander funktioniert. Also wenn man, wie mir gerade schon sagte, nur irgendeinen Inhalt von sich plappert, dann bringt es nichts. Aber wenn man dann eine geile Präsentation hat, aber der Inhalt so gering ist, dass nicht wirklich was Gutes präsentiert werden kann, dann bringt eine gute Präsentation auch nicht wirklich was. Ich finde, es kommt drauf an. Es kommt immer drauf an, was will auch der Anime erreichen. Also, Das schon wieder. na, es ist halt, du kannst es nicht, ehrlicherweise, du kannst es nicht von der Hand weisen. Das ist wichtig. Die Intention ist einfach wichtig, weil die gehört dazu. Nicht jeder Anime Aber will die dich Intention ist mir lyrisch doch egal. geistig berühren. Nein, ist sie nicht. Mir ist die Intention interessiert nur den, der es macht. Nein, es interessiert auch den, der es guckt. Es interessiert auch den, der es guckt, weil das die Gründe sind vielleicht auch, warum ich etwas gucke. Das ist genau der Punkt. Kann auch etwas gucken, was inhaltlich scheiße ist, was aber eine so gute Präsentation hat, dass ich es gucke. Mal ganz blöd, mal ein Beispiel von mir selber. Ich war jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube letzte Woche irgendwann, im Dschungelbuch immer, in dieser Echtverfilmung. Mir war der Inhalt vollkommen egal. Ich meine, zum einen, ich kenne ihn schon, das ist das fucking Dschungelbuch. Und zum anderen aber auch, ich wollte einfach nur sehen, wie sieht's aus und wie haben sie es präsentiert. Das war es mir wert, dass ich fast 10 Euro, 9 irgendwas oder 8 irgendwas für so eine scheiß Karte ausgebe. Es ist wichtig. Zumindestens dann wichtig, wenn es darum geht, wer guckt was und warum gucke ich es an. Da ist es einfach ein wichtiger Aspekt und nicht Ja, egal. aber wenn's, du hast ja nur geguckt, was das Dschungelbuch ist. Wenn es irgendwas anderes gewesen wäre, hätte dich die Präsentation ja auch nicht interessiert, oder? Du meinst ja, du hast es geguckt, weil dich interessiert, wie sie es präsentieren. Also steckt ja auch schon wieder der Inhalt drin. Nee, die Präsentation ist ja, wie sie es präsentieren. Er meint, wie du, Mir ging drum. dass dich interessiert, wie sie den Inhalt präsentieren. Jeder andere Inhalt hätte dich nicht Ja, interessiert, wie sie genau. es präsentieren. Das war seine Aussage im Kern. Nee. Ja, Ich du hätte bist ja also. in das Dschungelbuch gegangen und du bist nicht gegangen in Genau, ich bin nicht gegangen, ABCDE-Film. bin nicht Oder was gegangen, auch immer. weil es das Dschungelbuch war, sondern ich bin gegangen, weil es eine Story war mit genau einem einzigen menschlichen Charakter eigentlich. Und sonst nur Tieren, aber das Ganze sollten sie realistisch darstellen, also dass es quasi echte Tiere sind und nicht irgendwie Zoomania-Style. Haben Sie wirklich gemacht? Ja, schaut mal die Bilder an. Also es ist quasi, ist dann ein wirklich, ein King Louis ist dann ein fetter Orang-Utan, ein riesengroßer, vielleicht etwas überdimensioniert, aber sonst okay. Shere Khan ist ein Tiger, es sind richtig, es ist quasi wie, als würdest du ein Tier da haben. Aber klar, es ist alles CGI und mich hat interessiert, wie sieht's aus? Und ich wäre, natürlich hat der Name Dschungelbuch dazu beigetragen, dass ich sage, okay, da gehe ich auf jeden Fall rein, ohne dass ich einen Trailer sehe. Aber wenn ich zum Beispiel jeder andere Film, wo ich das nur im Trailer gesehen habe, den hätte ich mir wahrscheinlich auch angeguckt, weil mich das einfach interessiert hat. Wie präsentieren die das? Wie schaffen die es vernünftig rüberzubringen, dass da. Ach, Entschuldigung, dass da so viel passiert, sage ich jetzt mal, dass das alles vernünftig ausschaut. Einfach nicht unwichtig. Das finde ich spielt. Also man kann sagen, es hat nicht so den großen Einfluss darauf, wie gut der Anime ist oder das Produkt, aber es hat einfach einen Einfluss darauf, wie man es wahrnimmt und wie viel was du gucken kannst und ob du überhaupt guckst. Das ist einfach so ein Geldmachgrund und egal worum es geht, jedes verdammte Werk muss irgendwie Geld machen. Da nimmt sich kein Anime, keine Serie, kein Film, kein Buch irgendwie raus, weil sonst wird's nicht gemacht. Ja, aber mich interessiert ja nicht, ob die Geld machen mit dem Anime oder nicht und wie viel es gekostet hat. Mich interessiert ja nur das Endprodukt. Richtig. Mich interessiert nur Also, das Endprodukt, aber auch, wie das Endprodukt aussieht und wie sie es gemacht haben. ja, also ich möchte mal gern darauf zu sprechen kommen, dass ich es gerade, wenn es um die Präsentation der Welt eines Animes geht, dass da auch die Details sehr wichtig sind. Zum Beispiel hier in dem Manga von Osamu Tezuka, der Manga Phoenix, da ist es sehr wichtig. Erklär mal genauer. Auch wenn es wahrscheinlich. Ja, also ja, zum Beispiel wird da einmal präsentiert, wie neues Leben auf einem Planeten entsteht. Und da hat man zum Beispiel auch, da geht das von Dinosauriern bis zu kleinsten Gehirnzellen. Dass man sieht, welche Facetten das Ganze hat. Und da ist es halt eben nicht nur Leben entsteht. Also ich verstehe, welchen Punkt du da machen willst. Max hat sich noch nicht dazu geäußert, was er denn besser findet. Oder wie er es ist. Besser, das kann nicht, naja. Also was ich Wichtiger. wichtiger finde, finde den Inhalt, glaube ich, wichtiger, weil halt Animes nicht nur auf einer visuellen Ebene überzeugen sollen, sondern auch von der Thematik her und alles. Aber wie ich bereits gesagt habe, ich halt Animes an, wenn mir die Optik gefällt, gucke ich die mir wahrscheinlich trotzdem an und lasse mich dann vom Inhalt überzeugen. Also ist beides natürlich wichtig und das geht Hand in Hand miteinander über. Präsentation und Inhalt, das funktioniert ja miteinander zusammen und ist dementsprechend beides auch wichtig. Und wenn zwei Ja. Sachen halt so wichtig sind, dann interessiert mich auch nicht wirklich, ob was von beiden wichtiger ist. Ja. Also ich finde es jetzt, ich unterscheide das jetzt halt vom Werk. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie SAO kommt, Da lasse ich mich nicht vom, also da achte ich eher weniger auf den Inhalt und gehe mehr auf die Präsentation ein. Weil der Inhalt, sage ich jetzt mal bei SAO, jetzt nicht so gut ist für die Präsentation. Und wenn ich einen Ja, die guten Inhalt. Präsentation ist ja gut. Ja, aber der Inhalt nicht. Und deshalb gehe ich mehr auf den, auf die Präsentation ein. Und wenn ich einen guten Inhalt haben will, dann gucke ich mir, was weiß ich was. An, wie zum Beispiel jetzt Shinsekai Horii oder so. Und das ist halt der Unterschied. Ich achte. Aber Ja. also bei Shinsekai Yuri würde ich sagen, dass der Inhalt sehr unter der Präsentation gelitten hat. Ja, Also das man kann ist. jetzt nicht sagen. Ja, aber das Problem ist bei Shinsekai Horii, dass zu dem Zeitpunkt SAO lief. Und Ja, das ist deshalb. ja nicht, das ist ja nicht das Problem. Ich habe ja schon gesagt, die Yuri und die Eu-Szenen zum Hey, zehnten Mal. die Juri-Szene war gar nicht mal so scheiße. Ach, du hast Shit-Taste in Ein Yuri Dorf. wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht das Problem. Es geht nicht um die Animation. Es geht um die. Also es geht auch nicht ums, ums Budget, sondern es geht um die Darstellung im Ja, Allgemeinen, also aber wie es guck mal, präsentiert wird halt. ja, aber. Aber auch die hängt vom Budget ab. So, Ja, es hat genau, schon das was meine ich. damit zu tun, Ist dass ja das nicht. Sword Art Online gerade lief Ja, aber. und Nein, nein, A1 nein. alles dahin gekippt Wenn hat. du, wenn Guck mal, was wäre SAO, wenn es nicht dieses hohe Budget hätte? Ja, trotzdem Overlord. dasselbe. Es macht doch keinen Unterschied. Und Doch, doch. Overlord ist komplett anders als SA. Also nicht komplett anders, aber es ist schon ziemlich anders als SAO. Und mit demselben Budget wären die auch nicht dasselbe. SAO wäre mit einem anderen Budget mit Sicherheit nicht dasselbe und wäre noch mit Sicherheit auch nicht so erfolgreich gewesen. Ja, es wäre nicht so erfolgreich, aber für mich wäre es dasselbe. Ja, Ja, für also wenn dich. ich, aber es ist halt nicht immer, das ist ja aber nicht direkt die Frage. Ja, es ist halt die kritische Betrachtung. In der kritischen Betrachtung macht es keinen Unterschied, ob SAO jetzt Budget hat oder nicht, weil es trotzdem scheiße ist. Doch, in der kritischen Betrachtung ist es wichtig, ob die Präsentation gut oder Die schlecht ist. Präsentation ist aber nicht gut, es hat nur viel Budget. Nein, es ist eine gute Präsentation, es ist nur der Inhalt scheiße. Nur weil es Und dir nicht gefällt. Es ist einfach nur, dass es du nicht magst und sagst, na, daher ist es doof und daher ist alles doof, egal wie viel Geld man hast doch reinpumpt. letztes Mal in einem der letzten Podcasts hast du erwähnt, dass das Opening in SAO sehr schlecht ist, weil es schon den Anime spoilert. Und das ist zum Beispiel auch schlechte Präsentation. Weil, ja, wenn das Opening schlecht ist, dann ist es ein Teil der schlechten Präsentation. Also hat SAO hat halt keine gute Präsentation. Ja, Weil aber gut, dass ich da von Staffel 2 geredet habe. ja, es ist trotzdem SAO. Also, inwiefern hat SAO denn gute Präsentationen über die Animation hinaus? Ja, die Kämpfe. Vor allem in der ersten Hälfte der ersten Staffel. Ach, Ja, dann, ja, das ist doch keine. Ja, was, doch, okay, auch das das kommt ist wieder auf die es. Definition von Präsentation zurück. Da hatte ich eine andere. Naja, gut, was. Ja, also ich möchte, also ich finde es ja nicht nur wichtig, wie effektiv die Präsentation den Inhalt präsentiert, sondern auch zum Beispiel, wie die Charakteremotionen gezeichnet sind. Das war für Das ist ja mich auch der so ein Inhalt. Problem. Ja, das ist für mich auch so ein Problem bei Tokyo Ghoul. Da lief gefühlt jeder Charakter mit irgendeinem Psycho-Gesicht rum und das wirkte einfach nur unglaubwürdig. Herr Consultant Deshalb. lässt grüßen. Also ich würde sagen, das ist auch Inhalt. Die Charaktere gehören ja zum Inhalt. Für mich zumindest. Ja, aber die Darstellung der Emotionen von den Charakteren ist dann halt nicht nur Inhalt, sondern das ist Präsentation. Ja, Du es ist, kannst, sag doch, der wenn. Inhalt und Präsentation hängen ja auch zusammen, sonst wäre es kein Anime, das wäre Ja. es ein Drama oder was auch immer. Ja. Dann. Aber auch ein Anime kann ein Drama sein. Ja, so wie in Legend of the Galactic Heroes, aber. Ach, ja, naja. Gut, dann möchte ich nur noch kurz so abschließen mit der Gewichtung bezüglich Präsentation und Inhalt. Das ist, also in der Regel ist so 60% Inhalt, 40% Präsentation bei mir. Aber dann gibt es halt so Fälle wie Satoshi Kon oder Mononoke, Kuchu Branko oder auch die Yuasa-Werke, wo die Präsentation halt einfach deutlich wichtiger ist, weil halt über die Präsentation sehr viel Inhalt vermittelt wird. Ja, in einem guten Anime im Grunde. Ja, das ist halt auch wieder der Fokus, welcher gesetzt wird. Zum Beispiel bei Mononoke, da liegt ja der Fokus ganz klar auf der Genau. Inszenierung und weniger auf der Story. Ähnliches bei Satoshi Kon-Filmen. Also zumindest bei Millennium Actress hast du halt eine extrem simple Story, aber die Art, wie er die Story rüberbringt, ist halt ziemlich, ziemlich geil. Da würde ich sogar schon sagen, das ist mehr so 90-10 für Präsentation, was die Ach. Gewichtung angeht. Aber es bringt trotzdem, also weil ich fand bei Millennium Actress ist es sehr overrated und die ganze tolle Präsentation hat bei der Story da auch nicht mehr viel Was hast du denn gebracht. gegen die Story? Ja, die ist halt nicht, die hat halt, also ich fand es jetzt nicht tragisch schlecht Ja, oder so, ich aber finde es halt einfach nur extrem ja, simpel. da steckt halt nichts Aber schlecht dahinter. finde Das ich sehe ja, war. da ist, die Story hat gar nicht genügend Fleisch, um irgendwie Fehler zu haben, finde ich. Sondern es ist einfach Ja, eine. wenn es nichts ist, dann ist es ja trotzdem nicht gut. Ja. Ja, aber da muss man auch Nee, nichts unterscheiden ist auch nicht zwischen schlecht. etwas Gutes, was nicht da ist, und etwas, was wirklich Fehler hat. Das ist ja nicht dasselbe. Ja, ich sage ja nicht, dass es fehlerhaft ist, aber ich sage halt, da ist nichts Ja, der Besonderes. Inhalt nicht, nö, aber die Präsentation halt. Deswegen. Ja, aber die Präsentation und der Inhalt, was interessiert mich? Interessieren mich irgendwelche Farben oder solche, naja, gut. Es war halbwegs cool, die Präsentation, aber es war halt nichts Besonderes Die letztendlich. Präsentation. Mich erinnert diese Diskussion ein bisschen an Rory und jetzt noch Digibro. Ja, der gute Rory. Wahrscheinlich sind sie schon Das zusammengezogen. interessiert mich. Das interessiert mich jetzt gerade. Gibt es da irgendwie die Video von Rory oder Digibro dazu? Zu Ganz diesem. viele. Also das zu dem Podcast, das ist so ähnlich, wo man halt darüber geredet hat, Inhalt und Präsentation, glaube ich, die visuelle Darstellung. Und Rory hat dazu ein Video, wo ein Link über den, also ein Link für den Podcast. Das ist so ein, der dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Und wir Meinst du sehen den da. Podcast mit Digibro? Ja, genau. Aber der, da hat er, also da hat er, da war er schon sehr nett zu Digibro. Ja, also Digibro hat auch richtig recherchiert, Ja, er hat irgendwelchen Müll, also er hat, naja, die war nicht wirklich ertragreich. Und ich finde auch bei Digibro, dem Typen kann man auch nicht zuhören, wenn der da irgendwelche Sachen erzählen will, die er für relevant hält. Ich weiß nicht. Ja, den kann man Bin auch ich so ein nicht Fan ernst von dem? nehmen. Den kann man auch nicht ernst nehmen. Bisschen, also. Der bringt manchmal Sachen drauf, so schöne Frage. Also zum Beispiel hat er einmal K-On! Mit JoJo verglichen. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ah, ich hab's nicht gesehen. Aber das hört sich ja schon mal ziemlich Digibomb-mäßig an. Hat ja auch gesagt, dass nur alles gut ist, was erfolgreich ist. Ja, Logik ist ja nicht was? schlecht. Ja, das ist, da hat er hier einen Companion gefunden in unserem Podcast. Nee, ich Zu sag nicht, der dass Mann. alles gut ist, was erfolgreich ist. Ja, aber du meintest doch, wenn das Ziel von dem Anime ist, das Ziel von jedem Anime ist, ist normalerweise, also, okay, es gibt Nischen-Anime, die wollen nicht die breite Masse ansprechen, aber die meisten Anime wollen ja erfolgreich werden. Und wenn sie SAO das Ziel 10 von 10 erreichen, Masterpiece. dann sagst du ja, die sind gut, weil die das Ziel erreicht haben, weil du den Nee. Zweck betrachten musst. Habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal gesagt. Vorsicht, was du Glaubst du? sagst. Doch, Habe so ich nicht. ähnlich, doch so ähnlich Ich hast du habe was nicht gesagt. gesagt, nein, habt ihr mich aber falsch verstanden. Ich sage nicht, dass sie dann schlecht, ich sage, dass sie dann nicht erstmal prinzipiell schlecht sind. Dass sie Solltet immer dann. unterscheiden, dass nur weil etwas nicht gut oder nicht schlecht ist, ist es nicht automatisch das andere. Gilt Ja. nicht immer der Umkehrschluss der Also, direkten. wenn etwas nicht gut ist, dann braucht man sich nicht gucken. Also, es braucht man es nicht gucken, weil man Zeit verschwendet. Also, es ist schlecht. Na, So wenn man nur einfach. Schlechtes hat und Das etwas, was nicht ist. schlecht hat, dann kann man Ja, ja das. dann braucht man es trotzdem nicht gucken, weil es, wenn es nur nicht schlecht ist, dann ist es ja Ja, trotzdem aber nicht wenn du gut. nur Schlechtes zur Auswahl hast und ein was nicht Schlechtes, Ja, du hast ja aber nicht nur nicht zwingend schlechtes zur Gutes. Auswahl, dann guckst du halt keine Anime mehr, weil Anime schlecht sind. Das war jetzt nur ein fiktives Beispiel. Ja, wenn es so wäre, vielleicht. Aber dann wäre es ja auch gut. Also das ist ja relativ zu dem Rest. Aber es ist ja nicht so, dass es nichts Besseres gibt, außer den paar guten Sachen in Anime. Man kann ja auch Bücher lesen oder was auch immer. Und da hat man noch sehr viel mehr Auswahl. Stimmt, da gibt es noch sehr viel mehr schlechte Sachen. Ja, aber auch sehr viel mehr gute Sachen. Also ich finde zum Beispiel bei Shinsei Kaiori, da sind die Charaktere ja auch nicht, ja, nicht wirklich gut, aber deswegen sind sie ja nicht wirklich schlecht. Schlecht fände ich sie, wenn sie Ach. wirklich so unglaubwürdig wären, also richtige Fehler mit sich bringen würden. Ja. Oder halt nerven würden, wie dieser, wie heißt der nochmal, dieser eine Mamoru, diese Holzuse da, der eigentlich nichts gebracht hat im Anime. Ach ja, der Mamoru, ja. Aber Diese Art von Charakter ist so, naja. der verschwindet doch, glaube ich. Ach nee, der verschwindet nicht am Anfang. Es wäre anders, der verschwindet. Jetzt hast du gespoilert. Ah, ja, muss ich Ah, halt. Shinsei Kaiori ist sowieso nicht so schlimm, wenn man Ja, wer Shinsei gespoilert wird. Kaiori jetzt noch nicht gesehen hat, der ist ja selber schuld. Und ihr habt auch nicht so viel verpasst. Ja, Genauso wie wenn man Legend of the Galactic Heroes gucken würde, ist ja auch nicht so wichtig. Naja, Legend of the Galactic Heroes ist halt anders als die meisten anderen Anime, von daher. Das ist jetzt gut. Ja, es ist halt. Ja, gut, bei Legend of the Galactic Heroes ist es wirklich so ein bisschen so, weil es gibt halt nichts Besseres im Anime-Genre, was dasselbe besser macht. Also, es hat schon seine guten Seiten. Also ich klinge sehr überzeugt für mein Lieblingsanime, nicht wahr? Ja, du fandest das voll toll, haben wir gemerkt. Die Begeisterung für deinen absoluten Favorite hat man Ja, in. also ist wirklich gut. Ich wollte letztens einfach mal kurz in den. Das war noch nicht mal der Anime, das war der Prequel-Film. Habe ich kurz reingeguckt und 5 Minuten später habe ich immer noch weitergeguckt, obwohl ich eigentlich gar nicht gucken wollte. Also Legend of the Galactic Heroes hat schon was das Ganze gut macht. Kommt da eigentlich Ja. noch was? Weil ich habe gehört, dass er in so ein Ja, Remake kommt. 2017 soll von Production IG, da bin ich jetzt nicht so überzeugt von, was daraus wird, aber wer weiß, vielleicht wird ja was draus. Was ist jetzt ein Film oder ist es ein kompletter Ne, Remake? eine Serie wahrscheinlich, ein Remake müsste. Soweit ich es gehört habe, ist ein Remake-Serie. Ja, okay, weil ich habe Legend of the Galaxy noch nicht gesehen. Solltest du gucken, guck das Original, ich wette, das Remake wird nicht so. Weil ich Gut. wollte, na, vielleicht ist es auch dann noch gut, weil Uchiha Senka Yamato hat jetzt zum Beispiel auch ein sehr gutes Remake hinbekommen. Ja, aber das Ding ist auch bei Yamato, das war ursprünglich ein Anime. Und bei Legend of the Galactic Heroes, weil es auf einer Romanreihe beruht, kann es sein, dass die Adaption ziemlich anders wird. Von daher würde ich da eher das Original gucken. Zumindest erstmal. Hast du nicht mal das Original gelesen? Also die Novel von Ja, ich hab bis jetzt habe ich den Prolog gelesen. War noch nicht weiter. Aber ich muss noch mal weiterlesen. Aber es ist sowieso nur der erste Band auf Englisch raus. Von daher muss ich ja nicht so hetzen. Da musst du mal Japanisch lernen, dann kannst du das im Original Ja, lesen. bestimmt. Bestimmt. Gibt es noch jemanden, der etwas zum Thema sagen möchte? Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ins Thema gehört, aber Präsentation kann ja auch sehr oft für Atmosphäre zuständig sein. Das passt. Beispiel bei Technolize. Oder Mushishi. Ja, Ja, bei Mushishi. Technolize war es zum Beispiel auch so, die Atmosphäre hat halt, da stand aber halt eine Thematik dahinter, die zur Atmosphäre gehört. Und ohne diese Thematik wäre mir die Atmosphäre auch ziemlich egal gewesen. Oder auch ein anderes gutes Beispiel war Kaiji, weil Kaiji hat jetzt war jetzt ein, kein also hat jetzt kein hohes Budget gehabt oder so, aber hatte an sich eine gute Ich fand Kaiji Präsentation. jetzt nicht so atmosphärisch, ehrlich zu sein. Nein, nicht atmosphärisch, aber es hatte eine gute Präsentation, weil man sozusagen nicht Atmosphäre, sondern eher das wieder gespielt hat mit den Atmosphären, diese dreckige Art und Weise, die der Anime vermittelt hat, hat man halt durch diese Atmosphäre wiedergegeben. Und das hat Ja, halt ich so gut glaube, ich weiß, gepasst. was Ja, du also meinst. bei der Präsentation muss ich sagen, bei Kaiji, das war ein bisschen, also ich fand diese überzogenen Emotionen, die waren ein bisschen overused. Das hat der Präsentation hat der Präsentation nicht so geholfen. Oder wo er dann am Ende noch diese weißen Haare hatte. Ja, die weißen Haare waren ja okay. Das Aber war witzig noch, das war aber. alles so overused. Also wenn er in jeder Szene weint, dann interessiert es mich irgendwann nicht mehr, dass er weint, weil dann Ja, hat und es dass keinen sie auch immer Impact so mehr. rumschreien und alles Ja, und und so. bei Kaiji war auch dieser Erzählart auch der Oh, das war Präsentation ganz schlimm. nicht Das so war wirklich geholfen. furchtbar. Naja, aber ich fand den Erzähler gar nicht mal so schlimm. Na, also, das Schlimme bei dem Erzähler waren diese lächerlichen Metaphern. Ja, da hast du absolut recht, ey. Und, ne, nicht nur vom Erzähler, das haben ja auch Ach die so, anderen meinst du diese Charaktere Schluchzen und reingehauen. so? Ja, dass er Meinst das du denn diese? noch erzählen muss. Er hätte es ja wenigstens hätte es einfach nur gezeigt werden können. Aber dass der Erzähler sagt, das ist ja genauso wie, als wäre das Boah, so. ja, furchtbar, furchtbar. Aber also die Präsentation von Kaiji ist meiner Meinung nach eher ein Negativbeispiel, wie es. Nee, also da hat auch Kaiji hat auch da ein paar positive Punkte, zum Beispiel diese Sauer-Sauer-Effekt oder so. Ja, das war Ja, cool. das. Ja. Das Das ist halt fand das ich noch irgendwo. Alleinstellungsmerkmal von Ja. dem Mangaka. Welchen Namen nicht im Der hat Kopf, ja auch aber. ein paar andere Mangas Ja, drin. Akagi und wie heißt der? Genau. Kurosawa irgendwas. Ah, die stehen auch auf meiner To-Read-List. Kage hat sogar, glaube ich, noch ein Anime. Ja, Akagi hat ein Anime. Aber da muss man dann hier Mahjong kennen. Richie, Mahjong. Und. Also ich habe es nicht verstanden, als ich mir die Regeln durchgelesen habe. Von daher habe ich den bis jetzt noch nicht geguckt. Du hast was nicht verstanden. Ein Anime ist zu Ja, hoch für dich. die. Es ist da, bei solchen Spielen ist es halt immer so, wenn man sie nicht spielt, dann versteht man die nicht so einfach. War Mahjong nicht das einfach, wo du zwei gleiche Steine wegziehen Ja. musstest? Nein, aber Richie Mahjong ist im Grunde das japanische Pokern. Und da gibt es so komplizierte Kombinationen und das gab es auch in der einen Osomatsu-san-Folge, wenn ihr das gesehen habt. Ist das so was Ähnliches wie die in How I Met Your Mother spielen, was Barneys Laster ist? Keine Ahnung. Ich gucke auch keinen How I Met Your Mother. Alter. Als ob ich sowas gucke. Naja. Aber wir waren bei Atmosphäre und da finde ich, klar, spielt das mit rein. Das ist. Also, die Atmosphäre muss halt immer, da ist halt immer auch die Frage von der Thematik, Ja, würde ich stimmt. sagen. Also bei Atmosphäre spielen so oder so sehr viele Dinge mit. Abseits der Präsentation. Was mir auch bei Mushishi sehr gut gefallen hat, dass man halt diese, ein Beispiel bei Mushishi wäre jetzt als Ginkgo jetzt zum Beispiel über den Schnee läuft, dass man halt diese Schritte gehört hat, das hat natürlich auch. Ja, und die Musik natürlich und auch die Optik allgemein. Also eigentlich alles, was Mushishi präsentationstechnisch gemacht hat, hat der Atmosphäre gedient. Vor allem ist es wichtig, finde ich, bei der Atmosphäre, dass der Inhalt dann, also wenn du eine Atmosphäre hast, die ernst ist oder ernst wirken soll und der Inhalt dann nicht ernst ist, dann wirkt das Ganze extrem lächerlich. Ja, das passt dann halt nicht zueinander zusammen. Und das ist ja der Punkt bei Atmosphäre, Ja, dass das eben ist, alles wisst ihr, zueinander zusammenpasst. das ist auch der Grund, warum die meisten Anime, die in meinen Favoriten sind, halt eher nicht so ernst sind. Oder zumindest ein bisschen, ja, nicht ernste Anteile haben. Weil wenn, immer ist es wirklich hart, ein Anime komplett ernst, durchgängig ernst zu machen. Ja. Weil die, ich glaube, da hat Rohe auch mal ein Video zu gemacht Ich meine, irgendwann. selbst Evangelion war ja nicht durchgehend ernst. Ach, aber der Humor da, Ja. naja. Der war richtig schlecht. Naja, weiß ich. Ja. Einige sagen auch, dass AK Mega Kill eine sehr gute Präsentation hat, aber das Na, die Problem schlechteste, war, also die ja, Präsentation bei Akamaka Kill finde ich furchtbar. also die Animationen waren ganz okay, aber was mich richtig gestört hat, waren halt diese Todesszenen, wo dann halt, Ja. das sah richtig scheiße aus, oder wo man halt diesen dunklen Ton, den man versucht hat anzusteifen, wo halt zum Beispiel jetzt XY stirbt und dann in den nächsten Minute ein paar Moves-Jokes kommen oder irgend sowas. Das stört auch der Atmosphäre Ja, klar. und das wird dann unglaubwürdiger. Es Ja, ich fand das funktioniert aber auch, aber. Ich fand das bei Akamaka auch alles so unglaublich edgy da, mit diesem ganzen Blut, und ich mag es halt nicht, wenn ich da Szenen sehe, wo Blut drin ist. Das Ja, aber wirkt alles so. So wie in Legend of the Galactic Heroes. Ja, da ist es auch ein bisschen viel, klar. Aber ich fand Das das ist war, ja. ich fand das war eigentlich eine der großen Stärken von Akame ga Kill, weil es etwas unterhaltsam war, diese Edgy-Szenen. Da konnte Ja man ein gut, bisschen. das meinst du dann auch nicht, dass es unterhaltsam ist, weil es lächerlich ist und deswegen schlecht? Oder? Wie meinst du das? Also ich fand Akame ga Kill schlecht, aber gerade deswegen fand ich ihn unterhaltsam. Ja, das meine ich ja. Meinst du, es ist unterhaltsam, weil es schlecht ist, aber deswegen wird es ja nicht gut. Ja, das habe ich auch nicht behauptet. Ich sag Ach nur, dass es so. unterhaltsam ist, aber nicht, dass es gut ist. Ja, weil er meint, es ist dann eine Stärke der Serie und ja, finde ich eigentlich nicht. Na gut. Also wie gesagt, also es ist einfacher bei so einer Atmosphäre halt, das nicht so ernst zu nehmen. Und wenn man es nicht so ernst nimmt, dann hat man viel mehr Spielraum und so und kann die Genau. Sachen nur darf man damit halt auch nicht brechen und das dann so, naja, über NHK haben wir ja schon im letzten Podcast oder was? Im Im letzten war letzten. es. Da haben wir auch schon drüber geredet. Da war das Ende dann auch, er hat nicht mehr wirklich zu der Atmosphäre davor gepasst, aber. Das ist ein Thema, was wir schon besprochen haben. Ja, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, weil die Aber Leute sich erinnern müssen an das, was vor 2 Wochen genau, und war. falls Sie den letzten Podcast nicht gehört haben, sollten Sie unbedingt einschalten. Der war nämlich großartig. Um tolle Feuerwehrmusik zu hören oder Genau. sowas. Ja. Was haltet ihr eigentlich von Fuli Kuli? Ich finde nämlich, da passt die. Was war das? Das war ein Telefon. Da passt nämlich die Präsentation, finde ich, sehr gut. Weil man das einmal gucken kann und nichts versteht, aber wenn man die Präsentation berücksichtigt, nämlich zum Beispiel die ganze Symbolik dahinter, dann ergibt das einen komplett anderen Konsens, nämlich dass das eine Coming-of-Age-Story ist. Ich ist auch nur dadurch gemacht, dass man die Hörner als Symbole sieht oder die ganzen Getränke, die er trinkt und alles. Wobei man da immer, also im Allgemeinen sehr aufpassen muss, dass es halt eben nicht in die pretentious Richtung abdriftet. Denn bei Fuli Kuli. Das ist echt dein Lieblingswort. Ja. Es ist einfach ein sehr schönes Wort. Sorry. Sag einfach anmaßend. Nein, ist ein viel passenderes Wort. Nein. Pretentious und anmaßend heißt dasselbe. Ach, komm. Und anmaßend, da steckt noch so ein bisschen besser drin, dass man sich beleidigt fühlt vom Anime oder von dem, der solchen Müll aber ich erzählt. Ich fühle mich noch nicht mal so sonderlich beleidigt, weil ich finde das manchmal ganz unterhaltsam. Ja, aber wenn du so ein Anime hast, der sich übertrieben ernst nimmt und dann dich, dann denkst du doch, der verkauft mich für blöd. Das habe ich mir bei Psycho Pass gedacht. Und deswegen ist Psycho Pass einer der Anime, die ich am meisten hasse. Weil Psycho Pass hat mich dann einfach für blöd erklärt. Und deswegen, ja, das ist dann halt das Schlimmste, was ein Anime machen kann. Aber ich bin nicht. Ich muss gerade so an Himmelos ab durch die Hecke denken. Ja. Jetzt habt ihr mich voll rausgebracht. Ich hatte nämlich bestimmt einen richtig guten Ziel. Und wichtigen Punkt. War mein Ziel. Dann kann nichts was Wichtiges gewesen sein, wenn du wieder vergessen hast. Dass das Fuli Kuli so. Nicht in Pretentiousness abgehört. Ja, genau. Nicht in Pretentiousness. Genau, das ist der Punkt. Der Fuli Kuli kriegt halt den Bogen, dass die Symbolik halt durchaus Sinn ergibt. Aber das ist halt einer der wenigeren Fälle. Ja, weil die möchten damit ja auch keine wirkliche Aussage machen oder sowas, sondern einfach benutzen das, um die Geschichte zu erklären. Da finde ich, funktioniert das sehr gut. Einfach durchgeknallt. Ja, aber es ist halt nicht durchgeknallt, einfach nur um durchgeknallt zu sein. In der Metaphorik. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich zu dem Beispiel sagen sollte. Also ein Beispiel dafür, dass, weiß nicht, was ihr da gesagt habt, dass man für die Präsentation keine Dialoge braucht oder so. Ein Beispiel wäre jetzt Mimimi. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Also gehört habe ich davon. Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ist das nicht auch einer, der überinterpretiert wird von manchen Leuten? Welcher Anime nochmal? Mimimi, der ging eine Zeit lang ziemlich durch die Decke, weil. Ja, wegen dieses komischen YouTubers da, Kuruno. Ja, nicht nur wegen dem allgemein. Was, wegen Kuruno? Nein, das gab's schon vorher. Ach so, na gut, da keine Ahnung, jedenfalls hat Kuruno mal was dazu gemacht. Das war aber viel später. Kuruno macht die Sachen sowieso immer erst, wenn ich ja, eigentlich out bin, so wie bei Boku no Pico. Da hat auch ja. keiner mehr drüber geredet, dann kommt Kuruno. Ja, nur außer seine Fans, ne? Ja, jetzt reden sie wieder drüber, aber. Ja, weil die dumm war sind ja schon auch. 10 Jahre alt, als er angefangen hat damit. Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt mochte ich, also jetzt nicht Kuruno, sondern ehrlich, Boku no Pico-Witze da, das für mich ganz neu war, deshalb. Also für mich, also ich gucke Animes erst seit 2, 3 Jahren und als ich dann. Also das erste, was mir. Oder seit einem Jahr, weiß nicht. Und das erste, was ich dann auf YouTube gesehen habe, war halt Kuruno. Und das ist halt das Problem, dass man Animes von einer komplett falschen Seite sieht. Ja, das habe ich ja auch in einem von meinen Videos erwähnt. Da gab's Kemonosuma, hat er mal ein Video zu gemacht. Und genau, war dann, so ein, diese Fan-Dub, diese Kussszene gemacht hat. Irgendwas war das. Ja, die Szene war eigentlich, das war die lustigste Szene im ganzen Anime. Ja, wir wissen aber alle sowieso, dass Ono scheiße ist. Ich meine, der nennt sich Anime-YouTuber und bringt dann einen Sex-Prank raus. Was zum Teufel? Was hat der? Also ich hatte ihn sogar mal abonniert, um ihn aufzuregen, aber irgendwann war es mir dann doch zu viel. Ja. Der hat so einen Sex-Prank mit seinem, wie heißt denn dieser eine andere da? Komm bitte, nicht schon Hero, wieder irgendwelche Hero, YouTuber-Geschichten hier. Doch, klar, ja, YouTuber-Helden. Ich möchte den Podcast nicht bald beenden. Ich möchte nicht in einem Podcast über YouTuber landen. Ja, das nicht. Das du möchtest noch YouTuber-Helden. Das finde ich nicht, extrem anstrengend. Ich finde YouTuber schon anstrengend. Ja, gut, das stimmt schon. Ja. Aber vor allem dieser eine hier, wie hieß er nochmal? Mega-Knocker, genau, der ist richtig schlimm. Ja, der macht so viele Videos. Der macht so viele Videos. Das ist gar nicht erträglich, immer ja, die Abo-Box voll. Genau, der spammt immer meine Abo-Box voll. Das ist so furchtbar. Und da sind die noch nicht mehr gut. Und das sind immer nur so 1-Minuten-Videos. Das ist da, der Rory. Ja. Ja. Oh Gott. Aber die Damit. Diskussion Ach hat ja, sich. noch für alle Zuschauer. Gib mal Rory Geld auf Patreon. Ich will endlich wieder, dass die Harem-Story weitergeht. Ich kann Gib sie dir gar doch nicht mal selber lesen. Geld. Ihr könnt ihr lesen, der hat ja in seinen Videos da verlinkt. Aber er wollte sie nicht mehr weitermachen, weil er kein Geld mehr hatte, weil er 100 Euro wenig, 100 Dollar weniger bekommen hat auf Patreon. Es war ja, ach, Da hat er so ein keine trauriges Video YouTuber-Geschichten gemacht. hier. Doch, es ist Rory, Mann. Ja, dann spende du doch deinem Dann Schutzgeld mach da. einen Rory-Podcast, da kannst du ihn heiligen, solange und so viel du willst. Ich will ja nicht heiligen, aber. Wollte er nicht mal Fates Day Night spielen? Der hat so ein kurzes Video dazu gemacht, aber dann hat er keinen Bock mehr oder so. Ja, man hat ihm kein Geld mehr gegeben. Genau. Und er hat da gesagt, das ist wegen Misty Das Chronexia. ist so peinlich, ey, ernsthaft. Dass er wirklich glaubt, dass seine Fans dann Ja. lieber an Misty Connexia spenden, ey. Das ist ein. Nee. Seit dieser WatchMojo hat er ganz viele, also hat er wirklich ziemlich viele Fans, die seltsame Profilbilder haben für einen Rory-Fan. Ja. Also er hat nicht mehr nur die. Ja, ich kenne jemanden, der nennt sich Trafalgar Law auf YouTube und hat ein Yang Wenli Profilbild. Ist ein bisschen seltsam. Ah. Nichts ist unmöglich. Toyota. Die Diskussion hat Was sich Toyota? soweit Ja, nichts ist verflüssigt. unmöglich, Toyota. Ach so. So wie die. War von Toyota nicht auch mal diese Werbung mit dem ISIS-Kämpfer? Ach komm, Leute, das jetzt ist aber auch gut Ah nee, hier. das war die Parodie davon, Jetzt stimmt. ist aber auch gut hier. Wenn wir jetzt schon anfangen, über Werbungen zu reden, dann sind wir ja wirklich vollkommen vom Thema weggekommen. Werbung in Anime. Ja, ich glaube, wir Schleichwerbung. sollten Wegen bei einfach Code auf. Geass. Na, warte, können wir dann bitte über den letzte Season Dagashikashi reden? Zum Thema Nein. Schleichwerbung? War das Nein. nicht so Süßigkeit-Werbung? Ja, genau, das war dieser. Ich mache eigentlich nur für Süßigkeiten Werbung Anime. Ja, so wie Code Geass nur für Pizza hat Werbung In gemacht. Evangelion hatte man, Das glaube war ich, euch. mal. Ich glaube, in Evangelion hatte man einmal Werbung für Sega oder so. Digga. Einmal kurz. Ach, Ja. nee. Der hatte so einen MP3-Player oder so, nicht? Ja, irgendwas war da. War da Nee, nicht. es war so ein Controller. Ja, So das ein kann sein. Videogame-Dings. Aber Thema Schleichwerbung in Anime ist ein gutes Thema für einen anderen Podcast. Doch. Glaube ich nicht, Oder auch aber. nicht. Ist ja jetzt auch Oder willst du egal. einen Komm, Podcast wir über hören jetzt auf. Das Schleichwerbung ist jetzt gehen? auch jetzt genug hier. Das ist jetzt schon Quatsch, was wir hier alles besprechen. Die hören doch bestimmt. Jetzt hört schon keiner mehr zu. Nein, das ist Es haben bestimmt schon todernst. wieder alle abgeschalten, weil ihr über Toyota-Werbung redet. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr abgeschaltet? Und Und wann? warum? Und wann, genau. Habt ihr jetzt noch zugehört oder habt schon aufgehört? Wenn ihr Genau, noch schreibt es in die Kommentare. wenn ihr noch zugehört habt, macht da so ein Hashtag irgendwie Hashtag, mein Leben ist traurig. Ja, gut. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Hashtags wir da in unsere Kommentare kriegen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören den paar Leuten, die bisschen ausgehalten haben. Vielen Dank an die Gäste. Wie immer könnt ihr irgendwelche abschließende Worte von euch geben, wenn ihr das möchtet. Nicht? Das ist auch schön. Ja, Die mich kennt sowieso jeder, also. Bis Juri-Szene dann. von Shinsuke wäre eigentlich gut und mega Du hast guter Chill. schlechten Juri-Taste, Du mein hast Gott. selbst Juri-Taste. Ihr abonniert alle Mega-Knogger. Ja. Abonniert mich, Wer obwohl hat's ich nichts verstanden? mache. Okay. Oder folgt mir auf Genau. Twitter. Ja gut, viel weniger als ich machst du dann auch nicht. Stimmt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.